Thomas Buddenbrook ist gerade aus der Stadt gekommen, hat laut nach seinem Bruder gerufen und wartet nun auf Christians Heimkehr. Christian kommt über die Straße, den Hut etwas schräg auf dem Kopf. Sichtlich ist er bei guter Gesundheit und guter Laune. So fällt Thomas sofort auf der Diele über ihn her. Du lieber Himmel, Thomas, ich habe einen Spaß gemacht. Obgleich, eigentlich... Thomas geht direkt in den Billardsaal. Für die nun folgenden Sätze will er keine Zeugen haben. Spaß? Du hast ja gesehen, wie der Spaß verstanden worden ist. Ich meinerseits halte meinen Beruf sehr hoch, hat Hermann Hagenström dir geantwortet. Ja, der dumme Kerl. Ich habe mich so für ihn geschämt. Die ganze Stimmung war auf einmal zum Teufel. Die Leute haben gelacht, als ob sie mir recht geben. Hagenström hat die Gelegenheit benutzt, uns, ja, nicht nur dir, sondern uns eins zu versetzen. Du warst doch gar nicht gemeint, Thomas. Weißt du, was ein Ich meinerseits bedeutete? Solche Erkenntnisse verschaffen sie sich wohl im Kontor ihres Bruders, Herr Buddenbrook. Das bedeutet es, du Esel. Du machst uns lächerlich mit deinen Liebschaften, mit deinen Krankheiten und deinen Mitteln dagegen. Oh nein, Thomas. Du verstehst mich nicht. Man muss doch sozusagen sein Gewissen in Ordnung halten. Schau, Grabo hat mir eine Salbe für die Halsmuskeln verschrieben. Gut. Wenn ich sie nicht gebrauche, dann komme ich mir ganz hilflos und verloren vor und ich kann nicht schlucken. Habe ich sie aber gebraucht, so fühle ich, dass ich meine Pflicht getan habe und in Ordnung bin. Und das Schlucken geht herrlich. Pflicht. Ordnung. Ja. Und weißt du, die Salbe tut es dabei gar nicht. Die Sache ist, dass so eine Vorstellung nur von einer anderen Vorstellung, einer Art Gegenvorstellung, aufgehoben werden kann. Vorstellung und Gegenvorstellung? Ja. Tu's doch, aber schwatz nicht drüber. Das ist es vor allem, was Thomas an Christian nicht ausstehen kann. Diese Indiskretion, über sich selber zu sprechen, diese schamlosen Selbstbeobachtungen preiszugeben. Ihm fehlt die Kontenance, das Gleichgewicht. Thomas hat auch einmal zu dieser neugierigen Selbstbeobachtung geneigt, aber er hat erfahren, dass sie zerfahren, untüchtig und haltlos macht. Buddenbrooks sind schließlich Kaufleute und keine Dichter. Aber das ist genau der Unterschied zwischen uns, Thomas, siehst du? Du siehst dir ja auch gerne ein Theaterstück an und hast unter uns gesagt, früher auch deine Techtelmechtel gehabt, erinnerst du dich? Alles zu seiner Zeit. Und Romane hast du gelesen. Aber du hast das immer verstanden, das alles mit der ordentlichen Arbeit und dem Ernst des Lebens zu verbinden. Ich gehe den Weg, den unsere Vorfahren uns gewiesen haben. Zum Wohl der Firma. Ja. Und das geht mir ab. Ich werde von dem anderen im Kram so ganz und gar aufgebraucht und behalte für das Ordentliche gar nichts mehr übrig. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Ja, so bist du. Du kompromittierst uns, wo du gehst und stehst. Du bist ein Auswuchs. Du bist eine ungesunde Stelle am Körper unserer Familie. Und wenn dieses Haus hier mein eigen wäre, so würde ich dich hinausweisen. Da hinaus! Zur Tür hinaus! Thomas, was fällt dir ein? Wie sprichst du denn zu mir? Was habe ich dir denn getan? Und hör endlich auf, mit diesem albernen Stock herumzulaufen. Thomas hat das Handgelenk von Christian gefasst und will ihm seinen lächerlichen gelben Spazierstock mit dem geschnitzten Kopf entreißen. Christian aber hält ihn fest. Es ist Hass in den Augen von Thomas und ein Staunen bei Christian. Christian will sein eigener Herr sein und du, Thomas, wirst ihm dabei helfen. Wenige Tage später schon steht Christian vor dem Haus in der Mengstraße auf dem Trittbrett der Kutsche, die ihn nach Hamburg zu selbstständiger geschäftlicher Tätigkeit führen wird. Er hält ein Champagnerglas in der Hand, denn es gilt, mit den Suitiers gebührend seinen Abschied von Lübeck zu feiern. So, Burmeister am Jungfernstieg. Christian, das ist tipptopp, nach Hamburg und völlig selbstständig. Nein, naja, es gibt ja noch diesen kleinen Kapitalzufluss der Firma. Ja, von den Buddenbrooks zu Burmeister. Ja, ja. Wir werden dich vermissen, Christian, im Club. Und Johnny Thunderstorm. Johnny? Auf Johnny Thunderstorm. Ein unglaublicher Burmeland. Ich hab den nie arbeiten sehen. Ich arbeite nicht, meine Herren. Los, Sir! Wie Sie sehen, Sir! Während die Kutsche anfährt, atmet Thomas oben am Fenster auf. Eine Last weniger. Seine Mutter schaut ihn verständnisvoll an. Dass Brüder sich hassen, kommt vor. Aber man spricht nicht darüber. Niemand muss wissen, wie ihr zueinander steht. Für Toni Buddenbrook ist das Leben in der Fremde nicht leicht. Dunkles Bier zu Mittag mit Kartoffelsalat und anderen bayerischen Köstlichkeiten ergibt eine für hanseatische Mägen nicht sonderlich zuträgliche Mischung. So, da sonst fertig, die Pflanze. Das heißt Frikadelle, Babette. Babette, sag bitte schon Babette. Pflanzerl sind nochmal Pflanzerl. Ja. Herr Permaneder legt die Mitgift seiner Frau sicher und nicht ungünstig an. Unter anderem in das Haus in der Kaufingerstraße. So weit, so gut. Doch dann macht der Tonal, er nennt Antonie Tonal, eine höchst unerwartete Eröffnung. Tonal, mir war's genug. Bitte? Ich hab mir aber weggeschunden. Und jetzt will ich mal Ruhe. Noppe AD, der Kompagnon, hat liquidiert. Und vom Kapital, da leben wir in Frieden. Daraus entspinnt sich ein Streit, wie er so früh, so ernst und heftig das Glück einer Ehe für alle Zeit erschüttern muss. Du willst aufgeben? Ihr auf geschäftlichen Erfolg, auf die Mehrung des Vorhandenen gerichteter Ehrgeiz zerschellt an seinem Drang zur Gemütlichkeit. Alois Permaneder wird Privatier. Der Konsul in der Heim in Lübeck wird dies ganz einfach als Tatsache mitgeteilt. Aus den Briefen aber, die Frau Permaneder in dieser Sache an ihren Bruder richtet, wird überdeutlich, welchen Schmerz, welche Erbitterung ihr die unerwartete Entwicklung bereitet. In einem Abendkleid aus rubinrotem Seidenatlas bewegt sich Gerda mit Thomas elegant über die Tanzfläche. Auch Thomas ist in feinstem Zwirn, den er sich beim besten Schneider in Hamburg hat anfertigen lassen. Und dann sagst du, ihr Buddenbrook seid unmusikalisch. Bis zum Walz reicht unser Verständnis noch aus. Von den Tischen am Rand der Tanzfläche und aus den etwas höher gelegenen Logen beobachtet man aufmerksam das sehr besondere Paar. Gute Partie. Tipptopp. Mein alter Schulfreund Thomas. Und seine Schwester, Frau Permaneder. Geschiedene Frau Grünlich. Die ist jetzt weit weg. Im Königreich Bayern. Gerda und Thomas tanzen unterdessen unbeirrt weiter. Alle schauen dir zu. Und haben ihr Vergnügen. Am Klatsch. Ein bisschen was musst du ihnen gönnen. Sonderbar. Diese Toiletten, dieses Haar, diese Haltung, dieses Gesicht. Alles ein bisschen reichlich sonderbar. Sie hat ein bisschen was Gewisses. Wie originell. Ich finde ich das furchtbar originell. Die Frau Senator kann ja kaum an sich halten. Du bist ihm ein Rätsel. Aber du auch, mein Freund.